Erster Joram, der Sohn Ahabs, wurde im 18. Regierungsjahr von Josaphat König über Israel und regierte 12 Jahre lang in Samaria. Zweiter, er tat Dinge, die dem Herrn missfielen, obwohl er nicht so schlimm wie seine Eltern war, da er die heiligen Steine des Gottes Baal entfernte. Dritter, trotzdem hielt er an den Sünden von Jerobeam fest, der Israel zum Ungehorsam verführt hatte, und er wollte nicht damit aufhören. Vierter, König Mesa von Moab war ein Scharfzüchter, der dem König von Israel regelmäßig eine große Menge an Lämmern und Wolle als Tribut zahlte. Fünfter, doch nachdem König Ahab gestorben war, weigerte sich der König von Moab, dem neuen König von Israel, weiterhin zu gehorchen. Sechster, zu dieser Zeit verließ König Joram die Stadt Samaria, um alle wehrfähigen Männer in Israel für den Krieg zu zählen. Siebter, er schickte eine Nachricht an König Josaphat von Juda und fragte ihn, ob er gemeinsam mit ihm gegen die Moabiter in den Krieg ziehen wolle. Achter, als Joram fragte, welchen Weg sie nehmen sollten, antwortete Josaphat, dass sie durch die Wüste von Edom ziehen würden. Neunter, so zogen die drei Könige von Israel, Juda und Edom gemeinsam los, aber nach 7 Tagen hatten sie und ihre Tiere kein Wasser mehr. Zehnter, da rief der König von Israel verzweifelt aus, dass der Herr sie nur herbeigerufen habe, um sie den Moabitern auszuliefern. Elfter, Josaphat fragte jedoch nach einem Propheten des Herrn, woraufhin ein Diener den Propheten Elisa empfahl, der früher Elia gedient hatte. Zwölfter, Josaphat war überzeugt, dass Elisa die Wahrheit Gottes verkündete, weshalb die drei Könige persönlich zu ihm hinuntergingen. 13. Elisa fragte den König von Israel zunächst spöttisch, warum er nicht zu den Götzen seiner Eltern gehe, doch Joram blieb bei seiner Sorge. 14. Elisa erklärte, dass er Joram nur deshalb beachte, weil er großen Respekt vor dem gottesfürchtigen König Josaphat von Juda habe. 15. Dann verlangte Elisa nach einem Musiker, und während dieser spielte, kam die Kraft des Herrn über den Propheten. 16. Er befahl den Männern, im ganzen Tal viele Gräben auszuheben, damit sie auf das vorbereitet wären, was Gott tun würde. 17. Der Herr versprach, dass sich das Tal mit Wasser füllen würde, obwohl sie weder Wind noch Regen bemerken würden. 18. Elisa fügte hinzu, dass dies für den Herrn nur eine Kleinigkeit sei, da er ihnen auch den Sieg über Moab schenken werde. 19. Er prophezeite, dass sie die befestigten Städte erobern, die Bäume fällen, die Brunnen verstopfen und die Felder mit Steinen verderben würden. 20. Am nächsten Morgen floss zur Zeit des Opfers plötzlich Wasser aus der Richtung von Edom herbei und bedeckte das ganze Land. 21. Als die Moabiter hörten, dass die Könige sie angreifen wollten, riefen sie alle Männer zusammen, die eine Waffe tragen konnten. 22. Früh am Morgen spiegelte sich die Sonne im Wasser, so dass es für die Moabiter auf der anderen Seite so rot wie Blut aussah. 23. Sie dachten, die Könige hätten sich gegenseitig bekämpft, und riefen dazu auf, das Lager der Feinde zu plündern. 24. Doch als sie das Lager der Israeliten erreichten, wurden sie angegriffen und flohen, während die Israeliten sie bis in ihr eigenes Land verfolgten. 25. Die Israeliten zerstörten die Städte, warfen Steine auf die Felder, verstopften die Quellen und fällten die Bäume, bis nur noch Ruinen übrig waren. 26. Als der König von Moab sah, dass er den Kampf verlieren würde, versuchte er vergeblich, mit 700 Soldaten zum König von Edom durchzubrechen. 27. Schließlich opferte er seinen ältesten Sohn auf der Stadtmauer, was bei den Israeliten so großen Schrecken auslöste, dass sie den Kampf abbrachen.